liebe schwarzbraune Locke, spielt leicht der Herrn Habenkind. Sie war so mild und traurig, so heisam Geisterblei und dunkle Wolke gezogen um Bälle schlug der Tei. Sie war so mild und traurig, so heisam Geisterblei und dunkle Wolke gezogen um Bälle schlug der Tei. Die Berge, die Mädel steigt stolz einher. Der schaut in hängenden Wirbeln, es falle die Trauben schwer. Schwer über Maringes Wagen, die heißen Trinnerin. Sie hält auf ihren Armen ihr heisiges schlubberndes Kind. Sie war so mild und traurig, so heisam Geisterblei und dunkle Wolke gezogen um Bälle schlug der Tei. Sieht weinen im Garten, in großer Schlummer ihr Kind. In ihrer schwarzbraunen Locken spielt leicht der Abendwind. Sie war so mild und traurig, so heisam Geisterblei und dunkle Wolke gezogen um Bälle schlug der Tei. Sie war so mild und traurig, so heisam Geisterblei und dunkle Wolke gezogen um Bälle schlug der